Ja, also schönen guten Abend, werte Genossinnen und Genossen, liebe Interessierte, schön, dass ihr hier seid. Und es freut mich ganz besonders, dass auch Lothar Gallo-Bergemann heute hier ist, der uns in seinem Vortrag etwas über die Fallstricke der Emanzipation erzählen wird und da im Speziellen über Autoritäres in der Linken und antifaschistische Essentials heute. Lothar ist schon lange aktiv und unter anderem in der Gruppe Emanzipation und Frieden aus Stuttgart. Er schreibt in gewisser Regelmäßigkeit Artikel für die Jungle World. Ja, würde gerne mehr schreiben. Und jetzt tue ich dir hoffentlich kein Unrecht, dass du auch in einem gewissen Zusammenhang mit der Gruppe Krisis ja, stehst. Ja, Krisis, die das Manifest gegen die Arbeit gemacht haben und so weiter. Genau, also es geht nicht immer nur ums Autoritäre in der Linken, sondern natürlich auch um Kritik der politischen Ökonomie, ja. Aber auf der Höhe der Zeit unter Berücksichtigung historischer Fehleinschätzungen und all dem Ballast, der sich so über die Zeit angehäuft hat, auch sehr lesenswert. Das findet man alles auf den entsprechenden Seiten und dort steht Ema Free, das ist von der Gruppe Emanzipation und Frieden, die Internetseite, da findet man noch mehr. Also, wie gesagt, erstmal erwarten uns jetzt hier 90 Minuten Größenordnung Vortrag. Fragen gerne im Nachgang und wir freuen uns auch auf eine intensive Diskussion. Lothar hat außerdem einiges an Material mitgebracht. Genau. Ja. Wer da hinterher Interesse hat, sich das anzuschauen, wäre schön. Und wer etwas entbehren kann, um die An- und Abreise des Referenten hier mit zu finanzieren, findet im Nachgang hier den rosa Cowboy-Hut. Der darf gerne befüllt werden. So, und vielleicht noch einleitend, warum sollte man sich damit beschäftigen? Du wirst es sicherlich auch aufgreifen, aber zugegebenermaßen ist es in Hameln noch ruhig, in dem Sinne, dass dort die hier gleich vorgestellten autoritären Linken zumindest nicht organisiert auftreten. Das ist also, wenn man so möchte, ein Präventivschlag, dass man sich mit dem Thema befasst, bevor es einem sich aufdrängt. In den Städten, wo er jetzt in den nächsten Tagen spricht oder gestern in Hannover schon gesprochen hat, morgen ist er in Hildesheim übrigens, wer das heute Abend so gut findet, kann sich es morgen nochmal anhören. Da gibt es diese Gruppen schon und die fallen irgendwann, wenn sie dann groß genug sind, unter anderem dadurch auf, dass sie andere Linke, die ihre Positionen nicht teilen, auch durchaus angehen. Und von daher wäre es eigentlich ganz schön, bevor hier solche Entwicklungen zu verzeichnen sind, dass man sich schon mal damit auseinandergesetzt hat. Und ich gehe fest davon aus, dass der Vortrag dazu beitragen wird. Und damit würde ich jetzt das Wort übergeben. Schön, dass du da bist, Lothar. Okay, vielen Dank. Ja. Danke euch, danke für euer Interesse. Danke für die Einladung. Wie gesagt, 90 Minuten ungefähr. Ihr werdet das, was ich sage, auch im Wesentlichen mitlesen können. Und da gibt es einige Literatur, die man hier zu Vorzugspreisen käuflich erwerben kann. Und dann habe ich noch Sticker zu verschiedenen Themen, die könnt ihr alle mitnehmen. Also wer Hameln noch schöner machen will, darf sich hier bedienen. So, und jetzt muss ich setzen, da es jetzt ganz viele Folien zu sehen geben wird. Ja, was ist links? Was ist eigentlich links? Je länger man sich mit dem Thema befasst, umso verworrener wird das eigentlich. Ja? Und wir haben ja schon seit langem diese Diskussion, ist ja nicht Neues mehr, was ist eigentlich links? Da gibt es so eine kurze Antwort, die ist auch nicht falsch, die kann man schon mal verwenden. Ja? Links heißt Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Okay, kann man mal so im Gespräch einwerfen, ist nicht falsch, aber naja, ich will Spaß, ich gebe Gas, ist auch Freiheit. Und gleich, ja, wollen wir denn wirklich alle gleich sein? Ist es nicht schön, dass wir ungleich sind? Wollen wir nicht in all unserer Unterschiedlichkeit und Ungleichheit miteinander auf Augenhöhe umgehen? Also ist offenbar doch dann nicht ganz so einfach. Es gibt eine relativ alte, schon bis heute, finde ich nach wie vor, ziemlich geniale Definition von dem, was links ist. nämlich alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Ja, das ist Karl Marx, ist bekannt. Was viel weniger bekannt ist, ist, dass das nur der halbe Satz ist. Der Satz beginnt nämlich wie folgt: Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen und so weiter und so weiter. Das ist der ganze Satz. Karl Marx hat viele kluge Gedanken gehabt, Analysen geliefert, die zum Teil auch heute noch gelten, die zum Teil sogar gerade sehr aktuell werden, aber Karl Marx hat nicht nur Gutes in die Welt gesetzt. Also manche verherrlichen ja Karl Marx bis heute als so eine Art Gottvater, und das ist Unfug, ja. Karl Marx hat auch Problematisches mit in die Welt gesetzt oder zumindest mit verbreitet. Zu dem Problematischsten, was er zwar nicht erfunden hat, aber mit verbreitet hat, ist der Begriff der Diktatur des Proletariats. Er hat das, übrigens außerordentlich autoritär, durchgesetzt in der IAA, in der Internationalen Arbeiterassoziation. Das war so der erste Verbund von Kommunistischen und Arbeiterparteien. Er hat in harten Auseinandersetzungen mit den Anarchisten durchgesetzt, dass die Parteien sich verpflichten auf das Prinzip der Diktatur des Proletariats. Der Wortführer damals der Anarchisten, Michail Bakunin, hat dagegen gehalten, Zitat Bakunin: Die internationale Embryo der zukünftigen Menschengesellschaft ist gehalten, jedes Prinzip, das nach Autorität und Diktatur strebt, aus ihrem Inneren auszuschließen. Er hatte recht gegen Marx, wie sich später dann auch noch ganz stark, immer stärker gezeigt hat in der Geschichte, aber Marx hat sich durchgesetzt, sehr autoritär, und hat den Ausschluss der Anarchisten aus der Internationale betrieben. Dieser Begriff der Diktatur des Proletariats gewinnt ein Eigenleben, wird immer extremer und immer schlechter, auch in der Praxis. Lenin, es kommen jetzt einige Zitate, auch wird noch einige Zitate geben, gerade von Lenin, aus seinen zentralen Schriften, die zum Teil heute, ich muss wirklich sagen, leider wieder von bestimmten sogenannten roten Gruppen gelesen werden, angepriesen werden. Ich werde einiges zur Kritik sagen, aber zunächst Zitate, also Originalzitate von Lenin, hier aus Staat und Revolution. Die Lehre vom Klassenkampf führt notwendig zur Anerkennung der politischen Herrschaft des Proletariats, seiner Diktatur, das heißt einer mit niemand geteilten und sich unmittelbar auf die bewaffnete Gewalt der Massen stützende Macht. Mit niemand geteilt und sich unmittelbar auf die bewaffnete Gewalt stützen. Das ist nicht nur so daher geschrieben, das schreibt er also in Staat und Revolution im Frühjahr 17 ist das erschienen, also kurz vor der Oktoberrevolution im Grunde. Im März 21, also nicht lange nach der Oktoberrevolution, gibt es den Kronstädter Matrosenaufstand. Kronstadt ist eine Insel in der Ostsee vor St. Petersburg, und dort waren 10.000 revolutionäre Matrosen stationiert. Die Oktoberrevolution wurde ja von verschiedenen linken Fraktionen getragen. Es war ja nicht so, dass es dann nur die eine Partei gab. Das kam dann leider. Aber es waren verschiedene sozusagen Fraktionen, die alle die Oktoberrevolution unterstützt haben. Und in Kronstadt waren 10.000 Soldaten, also Matrosen, die die Revolution unterstützt haben. Und die wurden zunehmend skeptisch, weil sie gemerkt haben, dass Lenin und Trotzki und die Leute immer mehr eine Parteidiktatur errichten und wollen, dass sich unter den Revolutionären nur noch eine einzige Linie durchsetzt, nämlich ihre eigenen. Und die haben dann Aufstand gemacht unter der Losung: Alle Macht den Räten, keine Macht der Partei. Also Sowjets sind ja die Räte, Sowjetunion ist ja der Rätebund. Alle Macht den Räten, keine Macht der Partei. Das war die Losung der Kronstadter revolutionären Matrosen. Die werden auf Befehl Lenins brutal zusammengeschossen, wird blutig niedergeschlagen. Trotzki ist der Militärbefehlshaber. Und diese Revolutionäre, die Oktoberrevolution mitgetragen haben, und es hat zwei Folgen, langfristige Folgen für die weitere Entwicklung der Sowjetunion. Zum einen wird der erste Gulag eingerichtet. Der Gulag ist keine Erfindung von Stalin, sondern von Lenin. Das hat unter Lenin angefangen. Also dieses Lager, dieses Straflager, wo Menschen, die als Feinde bezeichnet werden, unter schlimmsten Bedingungen schuften müssen, Sklavenarbeit leisten müssen und viele das überhaupt nicht überleben. Der erste Gulag wurde eingerichtet auf der Halbinsel Kola, also im Norden, so gegenüber östlich von Finnland. Lenin, nicht Stalin. Stalin kommt später. Die zweite Konsequenz war das Verbot der Fraktionsbildung in der Partei. Was ist damit gemeint? Bis dahin war es möglich, dass innerhalb der Partei sich Genossinnen, Genossen zusammenfinden können und sagen, in dem und dem Punkt sind wir nicht mit der Linie der Parteiführung einverstanden, wir haben andere Vorstellungen und stellen das in der Partei zur Diskussion. Das war bis dahin möglich. Das ist dann nicht mehr möglich, weil das gilt jetzt als Fraktionsbildung und es gilt nur noch eine Linie und das ist die Linie der Parteiführung. Und wer irgendwie versucht, gegen die Parteiführung eine Plattform zu bilden oder Vorschläge zu machen, wie eine Politik auch anders sein könnte, der ist ein Parteifeind. Der wird bekämpft und ausgeschlossen. Auch das Lenin, nicht Stalin. Das sind die Konsequenzen. Das ist ein Plakat aus der frühen Zeit nach der Oktoberrevolution. Genosse Lenin säubert die Welt von Unrat. Was sehen wir hier? Also die Weltkugel. Lenin fegt hier hinweg Kapitalisten, den Zaren, Pfaffen, er fegt sie hinweg. Also man bemerke, Lenin setzt sich hier nicht etwa mit Gegnern auseinander, mit politischen Gegnern und bekämpft politische Gegner. Nein, er säubert die Welt von Unrat. Menschen sind Unrat, die gesäubert werden müssen. Also das ist die Denke. Bei Stalin geht es dann weiter, es kommen jetzt noch einige Zitate von Stalin. Die Führung durch die Partei ist das Wesentliche an der Diktatur des Proletariats, wenn man eine einigermaßen feste und vollständige Diktatur im Auge hat. Die Führung durch die Partei ist das Wesentliche. Naja, und wer bei Stalin die Partei führt und die Führung der Partei führt, das muss man nicht fragen. Weiter Zitat Stalin. Er bewertet ja dann rückblickend die Entwicklung in der Sowjetunion unter seiner Ägide und das war natürlich alles eine wunderbare, tolle Entwicklung nach Stalin und es geht nun darum, wie sich in den Ende der 20er Jahre bis Ende der 30er Jahre die Sowjetunion unter Stalin entwickelt hat und Stalin schreibt dazu, nachdem die Partei die Volksfeinde vernichtet, und die Partei und Sowjetorganisation von entarteten Elementen gesäubert hatte, wurde sie noch einheitlicher in ihrer politischen und organisatorischen Arbeit, schloss sich noch fester um ihr Zentralkomitee zusammen. Volksfeinde vernichten, entartete Elemente säubern, noch einheitlicher. Säuberungen, Terror, Massenmord, dafür steht Stalin und der Stalinismus. Dieses Prinzip der Diktatur des Proletariats hat auch in der DDR gegolten. Also hier Zitat aus Einführung der marxistisch-leninischen Philosophie, Berlin-DDR. Die Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ist auf die allseitige Stärkung des sozialistischen Staates der Arbeiter und Bauern als einer Form der Diktatur des Proletariats gerichtet. Da hat mal jemand die Verhältnisse in der DDR ziemlich gut beschrieben. Zitat. Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie allein das tätige Element bleibt. Das öffentliche Leben schläft allmählich ein, einige Dutzend Parteiführer dirigieren und regieren und eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit zu Versammlungen aufgeboten, um den Reden der Führer Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen. Eine ziemlich gute und treffende Beschreibung der Zustände in der DDR. Weiß jemand, von wem dieses Zitat ist? Das ist Rosa Luxemburg, 1918. Ein paar Jährchen vor der DDR. Und zwar in Auseinandersetzung mit Lenin. Also Luxemburg hat damals, wie viele, natürlich die Oktoberrevolution noch unterstützt, weil man hatte Hoffnung, dass daraus was wird. Ja. Also sie hat nicht gebrochen und es wird ewig natürlich Spekulation bleiben, wie sich ihr Verhältnis zu Lenin weiterentwickelt hatte, denn wir wissen, dass sie ja leider nicht mehr lange gelebt hat. Aber intern wurden die Auseinandersetzungen stärker. Also intern hat sie gesagt, mein lieber Wladimir Iljitsch, wenn du so weitermachst, dann kommt das dabei raus. Und sie hatte recht und es war nicht nur die Rosa Luxemburg, die das so gesehen hat. Ich nenne nachher auch Literatur. Viele haben das dann von Anfang an schon gesehen und man konnte das von Anfang an auch sehen, wohin das führt. In der Schrift Was tun von 1902 entwickelt Lenin sein Parteikonzept und das ist eigentlich die zentrale Schrift, in der klar wird, welche Art von Partei er will. Zitat: Unsere Aufgabe besteht darin, die Arbeiterbewegung von dem spontanen Streben, sich unter die Fittiche der Bourgeoisie zu begeben, abzubringen und sie unter die Fittiche der revolutionären Sozialdemokratie zu bringen. Nicht wundern über den Begriff Sozialdemokratie. 1902 nennt sich auch Lenin noch Sozialdemokrat. Alle die Parteien, Lenin ist der Chef der SDAPR, der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands. Dass sich später dann Parteien, kommunistische Parteien nennen, das kommt erst 1918, 1919. Unter die Fittiche. Wir müssen die Arbeiterbewegung unter unsere Fittiche bekommen. Das ist der Kerngedanke dieser Partei, der Leninschen Partei, weil wir wissen, was Sache ist. Wir sind zur Führung berufen. Dieses Dokument, was tun, ist die eigentliche Gründungsurkunde der Sowjetunion und die Sterbeurkunde in einem, weil das musste schief gehen. So etwas musste schief gehen. Die Sowjetunion starb 1902. Mit diesem Konzept konnte es nur schief gehen. Die SED hat ja sogenanntes Parteilehrjahr gemacht. Also es musste ja immer, im Sinne keine Fraktionsbildung, es musste ja immer die ganze Mitgliedschaft und zu ihren besten Zeiten hatte die SED 2 Millionen Mitglieder. Bei 12 bis 13 Millionen erwachsenen Menschen in der DDR, 2 Millionen Mitglieder. Und diese Partei musste nun ständig, wie alle leninischen Parteien, bis hinunter unter die einfachen Mitglieder auf die Linie der Parteiführung gebracht werden. Und dazu gab es das sogenannte Parteilehrjahr, da hat die Parteiführung Materialien erstellt und die mussten dann die einzelnen Gruppen, Grundeinheiten behandeln, sodass das in den Köpfen wieder klar war. Und ich habe mir da eins aufgehoben von 1977-78, Parteilehrjahr der DDR. Das hatte den Titel Der Charakter unserer Epoche. Also dann ging es darum, das sollte man verstehen, in welcher Epoche der Geschichte leben wir denn im Jahr 77-78. Und dann liest man, wir leben in der Epoche des weltweiten Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Und da gibt es drei revolutionäre Hauptströme der Gegenwart. Das eine war das sozialistische Weltsystem unter Führung der Sowjetunion. Das andere war die internationale Arbeiterbewegung. Das sind im Wesentlichen die an Moskau orientierten kommunistischen Parteien im Westen. Und dann gibt es die nationale Befreiungsbewegung in der sogenannten, wie wir damals auch gesagt haben, sogenannten Dritten Welt. Und das sind die drei revolutionären Hauptströme auf der Welt und die bestimmen immer mehr den Gang der Dinge in der Welt. Denn wir leben 1977, 78 in der Epoche des weltweiten Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Dann sind das so Grafiken wie hier, die kommunistischen Parteien haben immer mehr Mitglieder, es geht aufwärts, es geht aufwärts, es geht aufwärts. Ja, 10 Jahre danach war es vorbei mit dem weltweiten Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus. Wie kann das sein? Die haben ja nicht gesagt, wir belügen die Menschen jetzt. Die haben das ja geglaubt. Die haben ja wirklich geglaubt, dass das so ist. Wie kann das sein, dass man sich so extrem täuscht, dass man in so einer Welt lebt, die jeden Bezug zur Realität verloren hat? Wie kann das sein? Dann nochmal Lenin. Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Sie ist in sich geschlossen und harmonisch, sie gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung. Lehre, allmächtig, wahr, geschlossen, harmonisch, Weltanschauung. Das kennen wir doch. Das ist Religion. Das ist Religion. Das ist ein religiöser Wahrheitsanspruch. Also Marx hätte sich übrigens im Grab rumgedreht, ja. Die Kritik der Religion ist der Anfang aller Kritik. Und Lenin, der sich für den größten Marxisten aller Zeiten hält, landet bei einem religiösen Weltbild. Eine allmächtige Lehre, weil sie wahr ist. Das ist Religion. Diese identitätsstiftende Weltanschauung, Wissen, was wahr und was unwahr ist, das Gute gegen das Böse repräsentieren und Angst, Abkürzung, Hass gegen Abweichler, das ist die Kirche auch. Das ist genau die Kirche. Und die Parallelen zwischen der Leninistischen Partei und dem Vatikan, die springen ins Auge. Die springen ins Auge. Ja. Was in der Kirche dann die Ketzer sind, die verbrannt werden müssen. Die Ketzer sind ja diejenigen, die mal die wahre Lehre der Kirche verstanden haben und vertreten haben. Und auf einmal fangen die an zu zweifeln. Und da die Lehre der Kirche aber wahr ist, können die nur vom Teufel besessen sein, wenn sie auf einmal das Gegenteil sagen. Deswegen müssen sie verbrennen. Das sind die Ketzer. Und was die Ketzer sind in der Kirche, das sind die Parteifeinde und Renegaten in der Leninistischen Partei. Und die, weil die zerstören, die haben es ja mal besser gewusst und auf einmal fangen die an zu zweifeln, dann können die nur im Interesse des Klassenfeindes handeln und die muss man mindestens in den Gulag schicken oder gleich erschießen. Das ist die Logik. Das ist die Logik. Aus diesem religiösen Wahrheitsanspruch resultiert der Führungsanspruch. Und das Prinzip ist, immer die schlimmsten Feinde sitzen in den eigenen Reihen. Die Partei muss rein sein, die Lehre muss klar sein, sonst verliert die Partei ihren revolutionären Charakter. Und was revolutionärer Charakter ist, das bestimmt die Parteiführung. Und deswegen gibt es die heftigsten Kämpfe in diesen Parteien immer auch gegen Abweicher. Die Einheit und Reinheit der Partei ist ganz wichtig. Und deswegen kämpfen die verschiedenen K-Gruppen, ich sage später noch was dazu, auch immer darum, sie weisen immer nach, dass die andere K-Gruppe eigentlich Verräter sind an der Linie. Also ein sektenhaftes Verhalten. Religion. Lenin hat das nochmal ganz gut zusammengefasst in Staat und Revolution, seine Sicht auf die Dinge, also sehr konzentriert. Durch die Erziehung der Arbeiterpartei erzieht der Marxismus die Avantgarde des Proletariats, die fähig ist, die Macht zu ergreifen und das ganze Volk zum Sozialismus zu führen, die neue Ordnung zu leiten, zu organisieren, Lehrer, Leiter, Führer aller Werktätigen und Ausgebeuteten zu sein. Also die Arbeiterpartei, die muss erzogen werden. Sie muss erzogen werden. Und zwar durch den Marxismus, also das, was Lenin versteht unter Marxismus. Der Marxismus muss die Arbeiterpartei erziehen, weil die Arbeiterpartei ist die Avantgarde, die Vorhut des Proletariats. Und erst dann, wenn die Arbeiterpartei entsprechend erzogen ist, kann sie das Proletariat erziehen. Und das Proletariat kann dann das ganze Volk erziehen. Also ein extrem hierarchischer Anspruch, Wir sind die Lehrer, Leiter und Führer. Das steht uns zu. Ja, nun ging die Sowjetunion bekanntlich unter und ihr Imperium. Und nirgendwo war auch nur im Ansatz zu erkennen, dass die Arbeiterklasse irgendwo sich dagegen gewehrt hätte, dass dieses Imperium untergeht. Es war vollkommen zu Recht, vollkommen diskreditiert. Kein Hund hat mehr ein Stück Brot genommen davon. Und nun erleben wir seit einiger Zeit, seit einigen Jahren, eine Lenin-Renaissance wieder. Eigentlich unbegreiflich, weil die erste Frage, die man da überhaupt stellen müsste, ist doch, Entschuldigung, die erste Frage, die sich jeder mal stellt, was ist denn rausgekommen dabei? Was ist denn bei der ganzen Sache rausgekommen? Aber die Frage scheint nicht gestellt zu werden. Läuft auf eine Wiederholung des Gescheiterten hinaus. Ich empfehle sehr Hendrik Wallert, Staat oder Revolution, Edition Assemblage. Hendrik Wallert hat da die verdienstvolle Arbeit gemacht, Quellen zu sammeln. Und zwar Texte von Linken, von Kommunistinnen, Anarchistinnen, Sozialistinnen aus der Zeit unmittelbar vor der Oktoberrevolution oder unmittelbar danach, die alle gesagt haben, das geht schief, der Leninsche Weg wird schief gehen. Also es waren nicht nur die Luxemburg, es waren viele, man konnte es wissen. Mittlerweile gibt es bei der Edition Assemblage auch schon 70 Seiten frei zu lesen. Also sehr empfehlenswert, wer sich vertiefen will, Quellenstudium, Hendrik Wallert, Staat oder Revolution. Von Lenin lernen heißt verlieren lernen. Heißt verlieren lernen. Und nun gibt es einige wieder, die überhaupt nicht das zur Kenntnis nehmen, sondern einfach irgendwie weitermachen, als sei nichts passiert. Hier nur ein Beispiel ist der J, man kann auch andere Gruppen nennen, ist jetzt, weil im Prinzip ist das alles dasselbe, also hier nur ist der J. Genosse Lenin, der Kampf geht weiter. Die Grundlagenschule, also alle Genossen der SDJ müssen die Grundlagenschule besuchen. Die Grundlagenschule ist Bildungsmaterial über die wichtigsten Teile unserer Weltanschauung. Also nicht etwa unsere Kritik, unsere Analyse, unsere politische Theorie, Weltanschauung, unsere Weltanschauung. Und natürlich war die DDR gut und sowas ist auch wieder möglich. Das Lied, die Partei, die hat immer recht, das wurde ja vor einigen Jahren mal relativ bekannt, und zwar, weil die Partei es in ironischer Weise verwendet hat, also ganz lustige Kampagnen, so wählt die Partei, denn sie hat immer recht, ja, wählt die Partei, denn sie ist gut und so weiter, ganz nett. Sie haben sich ja bezogen auf dieses Lied, das tatsächlich, dieses Lied, das 1949 entstanden ist, und das ja völlig ernst gemeint war. Und das wurde in der SED und auch in der KPD, in der BRD bis 1956 gesungen, und zwar mit Inbrunst und Überzeugung gesungen. Die Partei, die hat immer Recht. Und Genossen, es bleibe dabei, denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht. Gegen Lüge und Ausbeuterei. Der das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht, wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. So aus Leninschem Geist wächst, von Stalin geschweißt, die Partei, die Partei, die Partei. Nun hat 1956 nach dem 20. Parteitag der KPDSU, wo Khrushchev doch deutliche Worte der Kritik, sag mal vor sich, an Stalin gefunden hat, dann dieser Prozess der Entstalinisierung stattfand, hat man von dem Stalin dann plötzlich gar nicht mehr viel geredet. Aber die Denke, dass die Partei immer recht hat, die ist natürlich geblieben. Und auch bei Leuten, die sich vielleicht gar nicht unbedingt auf eine Partei konzentrieren, bei Linken, auch zum Teil in Antifa-Kreisen, ist auf jeden Fall diese Vorstellung, weil wir für das Richtige kämpfen, deswegen haben wir immer recht. Ja? Wer kämpft für das Recht, der kann überhaupt nichts falsch machen. Der hat immer recht. Gegen Lüge und Ausbeuterei, das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer recht. Die Zeitung Junge Welt wirbt mit diesem Spruch, sie lügen wie gedruckt, wir drucken wie sie lügen. Naja, das ist Lügenpresse, halt die Fresse. Ja? Das ist im Grunde genau dieselbe Denke. Ist es links oder ist es rechts? Ist auf jeden Fall, ist es reaktionär und autoritär. Ja? Wir vertreten die Wahrheit. Die Parteizeitung der KPdSU hieß übrigens Pravda, die Wahrheit. Die Pravda heißt die Wahrheit. Ja? Das war die Zeitung der KPdSU. Also wir vertreten die Wahrheit und die anderen lügen. Ja, und diesen Dreiklang aus Wahrheitsanspruch, Führungsanspruch und Gewaltlegitimation, den kennen wir doch, der ist doch bekannt, der ist seit langem bekannt. Das sind drei zentrale Bestandteile des Patriarchats. Das, die ganze Veranstaltung ist zutiefst patriarchal, wobei es da eben für Leninistinnen, für Lenin selbst und für Leninisten überhaupt den Begriff Patriarchat noch nicht mal gab. Ja, und diese patriarchalen Strukturen leben auch in linken Strukturen. Das hier nur von projektwerkstatt.de ein Zitat. Sexismus in linken Strukturen vom Aussterben des Homo Kuckels kann noch lange nicht die Rede sein, schon gar nicht in der Antifa. Zitat, die Typen müssen sich immer als Helden behaupten, bei Demos müssen sie Chef spielen. Es bestehen ziemlich feste Männerklüngel, die auch die Rangordnung festsetzen. Einer weiter oben scheint wichtiger und glaubwürdiger zu sein, dessen Meinung wird dann schon fast unantastbar. Emotionen werden den Kumpels vor der Kuppe nicht gezeigt, denn das können sie ja in ihren hetero-Zweier-Beziehungen. Von den Frauen wird immer erwartet, dass sie Verständnis für die Typen aufbringen und sie trösten. Der Typ geht auf Aktion, lässt sich hinterher von der Freundin die Wunden lecken, nutzt sie zum Ausheulen und Erzählen von tollen Heldenstorys. Da schauen wir nochmal auf dieses Lied, die Partei, die hat immer recht, da gibt es nämlich auch diese Strophe. Fror auch die Welt, uns war warm, uns schützt die Mutter der Massen. Wer ist die Mutter? Die Mutter ist die Partei. Wenn die Genossen der KPD, also war ja ab 56 verboten in der BRD, wenn die KPD-Genossen nach 56 irgendwo über die Partei geredet haben und sich nicht sicher waren, wer dazuhört, dann sagen sie die Mutter. Die Mutter, hast du schon gehört, was die Mutter gesagt hat? Die Mutter steht für die Partei. Ja. Fror auch die Welt, uns war warm, uns schützt die Mutter der Massen, uns trägt ihr mächtiger Arm. Sank uns im Kampfe auch mal der Mut, hat sie uns leis nur gestreichelt, sagt nicht und gleich war uns gut. Das absolut patriarchale Geschlechterbild. Die kämpfenden, starken Männer und die zarten, tröstenden Frauen, die sie streichen. Das ist die Partei, die immer recht hat. Ja, und sind diejenigen, die der Meinung sind, die Arbeiterklasse sei zur Revolution berufen, die haben ja ein Problem, und zwar seit langem. Die müssen die Frage beantworten, warum macht die Arbeiterklasse eigentlich die Revolution nicht? Wir wissen doch, dass ich sie machen soll. Und dann nochmal Lenin. Lenin hat eine Erklärung dafür, warum die Revolution machen, obwohl er doch weiß, dass sie die Revolution machen müssen. Zitat Lenin, spontane Arbeiterbewegung ist Trade Unionismus, also nur Gewerkschafterei. Spontan kann Arbeiterbewegung eigentlich nur Gewerkschaft sein. Trade Unionismus aber bedeutet eben ideologische Versklavung der Arbeiter durch die Bourgeoisie, also auch in diesem Text was tun, indem er sein Parteikonzept entwickelt. Und dann sagt er, die Kapitalisten bestechen viele Arbeiter und ziehen sie auf der Seite der Bourgeoisie, deswegen gibt es die Revolution nicht. Mit Bestechung meint Lenin, dass durch bestimmte Jobs in der Gewerkschaftsbürokratie, in den Krankenkassen, die dann entstehen, so ab Ende 19. Jahrhundert, in der die SPD zum Beispiel in Deutschland gewissen Einfluss hat und so weiter, da kriegen bestimmte Arbeiter dann Jobs und manche kriegen auch höhere Löhne und so weiter. Das ist keine jetzt irgendwie sozialpolitische Entwicklung für Lenin, sondern es ist Bestechung. Das ist Bestechung, die Bourgeoisie besticht Arbeiter und zieht sie dann auf ihre Seite. Und so entsteht der Opportunismus, das Lenin. Und der Opportunismus, das ist Lenins Begriff für die reformistische Sozialdemokratie. Und die Sozialdemokratie, die ist wörtlich ein bösartiges Geschwür an einem gesunden Organismus. Also die Arbeiterbewegung ist ein gesunder Organismus, aber da hat sich leider ein bösartiges Geschwür dran gesetzt und das sind die Sozialdemokraten. Bösartiges Geschwür, gesunder Organismus. Was heißt das? Also erstens heißt das, die Menschen lassen sich manipulieren. Ja? Die blicken das gar nicht. Die haben die falschen Führer, sie brauchen aber die richtigen Führer, damit sie es verstehen. Und das ist natürlich ein Verschwörungsfeldbild. Und das Menschen sind Agitationsobjekte. Menschen müssen agitiert werden, damit sie verstehen, was Sache ist. Man könnte ja die Frage auch anders stellen. Ist es wirklich so, dass die Arbeiterklasse zur Revolution berufen hat? Oder ist es vielleicht ein bisschen komplizierter? Und da müssen wir ein bisschen darüber reden, was ist eigentlich Kapitalismus? Was ist das eigentlich, Kapitalismus? Und ich spreche ganz gern in dieser Betonung Kapitalismus, weil, also ich kann mich an Zeiten erinnern, noch in der alten BRD, wenn du da das Wort Kapitalismus nur in den Mund genommen hast, dann warst du schon ein Agent Ostberlins. Ja, es war wirklich so. Ja. Kapitalismus, das war ein Schimpf, ein Propagandawort aus der Giftküche Moskaus. Ja. Dürftest du praktisch nicht sagen. Nun, da hat sich ziemlich viel geändert mittlerweile. Ziemlich viel geändert. Mittlerweile sind viele Menschen, haben was gegen Kapitalismus, das ist gut so. Aber ich glaube, viele von denen, die was gegen Kapitalismus haben, haben zu wenig verstanden von dem Ding, was diesem Ismus den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Und deswegen schlage ich vor, man sollte sich ein bisschen besser befassen mit dem Kapital. Und deswegen rede ich ganz gerne vom Kapital. Was ist Kapitalismus? Natürlich, es gibt oben und unten, es gibt arm und reich, es gibt ausgebeutet und ausbeutend, es gibt mächtige, ohnmächtige Klassen, es gibt skandalöse Verhältnisse, das ist völlig klar. Ja. Und trotzdem ist Kapitalismus kein System personeller Herrschaft. Und das ist gar nicht so einfach zu verstehen, weil es ist historisch was Neues. Ein Herrschaftssystem, das keine personelle Herrschaft ist. Es ist nämlich eine systemische Herrschaft und das ist relativ abstrakt. Was soll denn das sein, eine systemische Herrschaft? Und der systemische Charakter der Herrschaft des Kapitals wird eigentlich ziemlich deutlich an dem Wachstumszwang, dem die ganze Wirtschaft unterliegt, von der wir alle abhängen. Wir sind in einem ewigen Hamsterrad aus Wachstum und maximalem Profit. Deswegen Kapitalismus. Wenn die Wirtschaft, von der wir alle abhängen, alle, wirklich alle, die Kapitalistin genauso wie die Arbeiterin, wenn diese Wirtschaft nicht wächst, dann jammern alle. Die Kapitalistin jammert, weil die Profite wackeln, die Arbeiterin jammert, weil die Arbeitsplätze gefährdet sind und die Politikerin, völlig egal welche Partei, ob rechts oder links, auch egal ob Diktatur oder Demokratie, die Politikerin jammert, weil die Steuern ausbleiben. Und alle haben sie recht, die sind ja nicht dumm. Alle haben sie recht, die sehen ganz genau ihre Interessen. Ja. Wächst Kapital nicht, dann herrscht gesellschaftliche Krise und zwar in der ganzen Gesellschaft. Also nicht, Edge, du böses Kapital da oben, schön, dass du in der Krise bist. Nein, Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir sind. Als Gewerkschafter hasst man diesen Spruch, ich war ja auch lange aktiver Gewerkschafter und klar, Personalrat und wenn wir es geschafft haben, mal zu streiken, wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir viel öfter gestreikt, aber wenn wir es dann geschafft haben, mal zu streiken, dann gibt es diesen Spruch, den jeder Gewerkschafter hasst, bis auf die Pest, dann sagen nämlich die Arbeitgeber, oh, jetzt beruhigt euch mal, wir sitzen doch alle in einem Boot. Ja? Diesen Spruch hasst man und da hat man dann seine Gegensprüche, nicht wahr? Wir sitzen alle in einem Boot, die einen steuern und die anderen müssen rudern und so weiter. Das ist natürlich ein übler Spruch und der Spruch ist auch falsch, wenn es um Verteilungskämpfe geht. Wie übel der Spruch ist, wird bei diesem etwas größeren Boot, diesem Querschnitt des etwas größeren Bootes noch deutlicher. Also unten sind die Maschinenräume und darüber schuften dann diejenigen, die in Stockbetten schlafen und zu den übelsten Bedingungen und unter Dreck und Schmutz arbeiten müssen. Und darüber wird es immer besser, immer besser, immer besser und ganz oben lebt man ins Haus und Braus. Und dazu sagen jetzt, wir sitzen doch alle im gleichen Boot, das ist zynisch und übel und das ist natürlich falsch, wenn es um die Frage der Verteilung geht. Und trotzdem ist dieser Satz auch richtig und am anderen Aspekt. Nämlich, wenn es um das große Ganze geht, dann sitzen wir tatsächlich alle in einem Boot. Nun, das ist ein Querschnitt von der Titanic. Auch diejenigen, die unten im Maschinenraum die schmutzige Arbeit machen, arbeiten mit am Untergang der Titanic. Wenn es ums Ganze geht, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sitzen in einer Wirtschaftsweise, die auf den Untergang zusteuert. Und das ist unser Problem. Ja, Arbeit und Kapital sind ein Widerspruch. Na klar, wir wollen mehr Geld und kürzere Arbeitszeit. Er wird es nicht geben, dann müssen wir gucken, dass wir steuern können. So, es ist ein Widerspruch. Aber es ist ein immanenter Widerspruch. Es ist ein systemimmanenter Widerspruch, der nicht das Potenzial hat, das System zu sprengen. Auch die allerlinkesten Arbeiterinnen und die allerrevolutionärste Gewerkschaft wird nie und nimmer ihren, Anführungszeichen, eigenen Betrieb kaputt streiken, weil man braucht die Arbeitsplätze, man ist darauf angewiesen, dass der Betrieb weiterarbeitet. Der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit ist ein immanenter Widerspruch, der kein systemsprengendes Potenzial hat. Was ist das Interesse der Arbeiterin? Na, sie muss ihre Arbeitskraft verkaufen und dafür eben Lohn kriegen. Das ist das Interesse. Kapitalismus heißt, wir müssen dem Markt dienen, hoffen, dass er uns akzeptiert, weil wir sonst nicht leben können. Also wenn uns der Markt, der Arbeitsmarkt nicht akzeptiert, dann haben wir schlechte Karten. Und dieser Zwang, dem Markt dienen zu müssen, der beherrscht nicht nur die Lohnarbeiterin, sondern der beherrscht die ganze Gesellschaft. Auch der Landwirt, der seine Kartoffeln verkaufen muss, und auch die selbstständige Rechtsanwältin, die ihre Dienstleistungen verkaufen muss, muss sehen, dass sie ihre Waren verkauft. Unsere Arbeit hat Warencharakter und wir müssen diese Waren verkaufen. Und wer die Waren nicht verkaufen kann, der hat schlechte Karten. Und die allermeisten haben eben nur eine Ware zu verkaufen, das ist die wahre Arbeitskraft. Und diejenigen, die ihre wahre Arbeitskraft noch nicht mal verkaufen können, denen geht's besonders schlecht. Also viele sind lohnabhängig, aber die Gesellschaft insgesamt ist marktabhängig. Deswegen kann es auch nicht nur um eine Kritik der Lohnarbeit gehen, sondern es muss um eine Kritik der Arbeit selbst gehen. Die Arbeit selbst heißt warenförmige Produktion, die auf dem Markt, egal von wem, vom Kapitalisten, vom Landwirt, von der Rechtsanwältin, vom Arbeiter, auf dem Markt anerkannt werden muss. Nun gibt es diesen Begriff der Klassengesellschaft. Das ist übrigens spannend, wenn man das über die Jahrzehnte mal so verfolgt. Wir haben früher, ich war auch dabei, 70er, 80er, wir haben uns nicht mal eingekriegt von Klassen, Klassenkampf und Klasse, die Klasse und so weiter. Und rückblickend, sagen wir mal, mit mäßigem Erfolg. Und dann war gefühlt, aus meiner Sicht jedenfalls, 90er Jahren, Nuller Jahren, auch noch 10er Jahre zum Teil, war fast tote Hose. Kaum jemand hat noch von Klasse und Klassenkampf geredet. Und auf einmal vor ein paar Jahren kommt das wieder. Fast schlagartig, also meiner Wahrnehmung, fast schlagartig über Nacht, redet alles wieder über Klasse. Kann man darüber philosophieren, warum das so ist. Ich glaube, das hat unter anderem auch damit zu tun, mit der Angst vor der Attraktivität des Begriffs der Nation. und weil man hofft, mit der Klasse sozusagen einen Gegenidentitätsbegriff gefunden zu haben, mit dem man der Nation was entgegenhalten kann. Ich glaube, das wird nicht tragen, weil Klassengesellschaft ist eben auch analytisch zu schwach. Also Klassengesellschaft beschreibt durchaus richtig die Verhältnisse, aber es beschreibt nicht die inneren Zusammenhänge. Ich schlage deswegen, wenn man die Gesellschaft, in der wir leben, analysieren wollen und wirklich auf den Grund gehen wollen, was diese Gesellschaft zusammenhält, schlage ich einen anderen Begriff vor, nämlich den Begriff der wahren Gesellschaft. Mit dem Begriff der wahren Gesellschaft kommst du analytisch weiter. Wir sind alle Wareneigentümerinnen, alle Insassen dieser Gesellschaft sind Wareneigentümerinnen und hängen vom Verkauf ihrer Waren ab. Also, dass die Arbeiter kein Eigentum hätten, ist ja falsch. Die Arbeiter haben ein Eigentum, nämlich ihre Arbeitskraft, und die müssen sie verkaufen. Und sie hängen davon ab, dass sie die Ware verkaufen. Die meisten können eben nur diese eine Ware anbinden, ihre Arbeitskraft. Aber immer mehr, auch in den reicheren Ländern, können noch nicht mal das mehr anbieten. Das sind die in der Systemlogik überflüssigen. Also kein Mensch ist überflüssig, aber in der Systemlogik braucht man die nicht mehr. Der Arbeitsmarkt hat kein Interesse mehr, das sind eigentlich die Deklassierten, die rausfallen. Ja, aber es gibt doch unsere Klasse. Es gibt unsere Klasse und wir stehen zusammen und kämpfen für unsere Klasse. Naja, wer ist denn nun unsere Klasse? Der deutsche Rentner oder die polnische Pflegekraft, die ihn für Hungerlohn und weitgehend rechtlos betreut? Wer ist denn jetzt unsere Klasse? Ja, okay, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Dann haben wir ein anderes Kriterium. Die einen profitieren vom Kapitalismus und die anderen profitieren nicht vom Kapitalismus. Und dann haben wir doch eine ziemlich klare Trennung. Naja, der Daimler-Arbeiter oder die Textilarbeiterin in Bangladesch, die für seine T-Shirts schuftet. Wer profitiert denn jetzt vom Kapitalismus? Also, nicht ganz so einfach. Okay, aber jetzt haben wir das entscheidende Kriterium. Die einen besitzen Produktionsmittel und die anderen besitzen keine Produktionsmittel. Und dann haben wir doch klar die Klassen definiert. Naja, der Topmanager mit befristetem Arbeitsvertrag oder der prekäre Subunternehmer, der sein eigenes Auto nutzt. Wie ist es denn da mit Produktionsmitteln? Da müsste man ja vom reichen Topmanager Proletarier und vom armen Subunternehmer Kapitalisten reden. Irgendwie geht das nicht auf. Der Begriff Klassengesellschaft ist nicht falsch, wenn man ihn nicht überhöht. Aber der Begriff Klassengesellschaft beschreibt die skandalösen Zustände von oben, unten, reich und arm und so weiter. Aber er analysiert völlig unzureichend die inneren Zusammenhänge dieser Gesellschaft. Erklärt weder die systemische Herrschaft, er kann überhaupt nicht erklären, warum alle vom Wachstum abhängen zum Beispiel, ja. Und er kann auch nicht das Phänomen der Deklassierung immer größerer Teile der Bevölkerung erklären. Während der Begriff der wahren Gesellschaft analytisch viel stärker ist, er analysiert die basale Struktur und erklärt die Krise, nämlich die basale Struktur, wir sind eine Gesellschaft von Warenverkäuferinnen. Wir produzieren nicht für unsere Bedürfnisse, sondern für den Verkauf. Das A und O ist, gelingt der Verkauf. Und deswegen schafft Arbeit auch keine Produkte, sondern Waren. Wenn wir einfach nur Produkte herstellen würden, dann würden wir in einer anderen Gesellschaft leben. Unsere Arbeit schafft Waren, die sich auf dem Markt bewähren müssen oder sie bewähren sich nicht. Und dann sind wir die Gelackmeierten. Und deswegen ist eigentlich ein noch besserer Begriff als Kapitalismus, ist die warenproduzierende Gesellschaft. Wir leben in einer warenproduzierenden Gesellschaft. Arbeitskraft ist eine Ware. Und auch wenn uns das überhaupt nicht gefällt, wir müssen uns danach einrichten. Was möchtest du werden, wenn du groß bist? Ich möchte glücklich werden, Mama. Ach nein, bitte. Ich meine, wie möchtest du deine Arbeitskraft verkaufen? Darum geht's. Auch wenn wir das geblickt haben und wenn wir das überhaupt nicht wollen, wir müssen unsere Kinder trimmen darauf, weil die müssen sich ja zurechtfinden in dieser Gesellschaft. Die müssen sich zurechtfinden. Ja? Wie willst du deine Arbeitskraft verkaufen? Das müssen wir den Kindern irgendwann erst ganz vorsichtig und dann immer deutlicher beibringen. Und die müssen das lernen. Ja. Diese Verhältnisse beherrschen uns. Ja. Dieser ewige Kreislauf aus die Arbeitskraft verkaufen müssen, Geld verdienen, Waren kaufen, leben können. Geld verdienen, Waren kaufen, leben können. Geld verdienen, Waren kaufen, leben können. Dieser ewige Kreislauf beherrscht uns und wir halten es für Natur. Das scheint vollkommen natürlich zu sein, ist es aber nicht. Haben die Menschen selbst erschaffen. Zum größten Teil der Menschheitsgeschichte war das überhaupt nicht so. Und auch in großen Teilen der Welt ist es bis heute nicht so. Und für wachsende Bevölkerungsteile wird es auch immer schwieriger, dieses Prinzip, sich überhaupt an diesem Prinzip zu orientieren. Aber wir halten es für natürlich. Es ist selbst von den Menschen erschaffen, die Menschen halten es aber für Natur. Das nennt man Fetisch. Das ist ein Fetisch. Und es gibt ein fetischistisches Verhältnis, das uns beherrscht. Den Fetischbegriff gibt es in drei sozusagen Gebieten. Einmal in der Sexualwissenschaft, dann in der Ethnologie und dann eben, darauf beziehe ich mich jetzt hier, diesen Marxischen Fetischbegriff. Der Fetischcharakter der Ware, den Marx entdeckt hat, der übrigens auch viel spannender ist als der vermeintlich riesige Gegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Der Fetischcharakter der Ware, also kommt von Lateinisch Fatigius, nachgemacht künstlich, Französisch Fetisch, wurde dann die deutsche Sprache übernommen, so im 17. Jahrhundert. Fetisch heißt, Menschen halten ihr eigenes Werk für naturgegeben und lassen sich davon beherrschen. Es ist, der Warenfetisch hat eine bestimmte Ähnlichkeit mit Gott, nicht völlig, aber eine bestimmte Ähnlichkeit, auch Gott, natürlich gibt es Gott nicht, aber je mehr Menschen daran glauben, dann gibt es ihn eben doch in gewisser Weise, weil er zu einer Macht wird. Menschen glauben daran und haben sich etwas geschaffen, was sie aber nicht erkennen als selbst geschaffen, sondern als Natur gegeben und lassen sich davon beherrschen. Nun gibt es einen Unterschied, der Gottesfetisch, den kann ich durchschauen, kann mich durch Reflexion von Religion befreien, aber der Warenfetisch, auch wenn man ihn durchschaut hat, ist man immer noch darauf angewiesen, hier seine Arbeitskraft zu verkaufen und so weiter. Also wir leben in fetischistischen Verhältnissen. Was heißt Kapitalismus? Was arbeiten wir eigentlich? Und diese Frage müssen wir uns stellen, und zwar übrigens auch als GewerkschafterInnen, da tut das besonders weh, aber um die Frage kommt man nicht drum. Was tun wir eigentlich, wenn wir arbeiten? Und da müssen wir bestimmte Fragen stellen, wie diese zum Beispiel. Wie viele Schiffe und Flugzeuge werden eigentlich nur deswegen gebaut, weil dieser Kapitalismus den ewigen Wettlauf um das preisgünstigste Angebot verlangt und sei es 10 Kilometer weiter entfernt. Nicht, weil es notwendig ist für ein gutes Leben, sondern weil irgendwelche Teile von Japan nach Neuseeland verschifft werden müssen, weil da irgendein Teil preisgünstig dran zu schrauben ist, von Neuseeland in die USA, von den USA durch den Panama-Kanal in die Niederlande und so weiter, nur auf der Jagd nach dem preisgünstigsten Angebot, nicht weil es notwendig wäre für ein gutes Leben. Und es werden immer mehr. Wie viele Ressourcen, Energie, menschliche Kraft und Fähigkeiten verbrauchen sie, wenn sie in immer höherer Stückzahl, in immer engerem Takt den Globus umrunden. Und es werden immer mehr. Ja, heißt die klassische linke Antwort, schau her, das sind die Profite der Konzerne. Ja, das stimmt, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Das sind auch Arbeitsplätze. Da hängen auch unheimlich viele Arbeitsplätze dran. Und das ist unser Problem. Wie viele Menschen machen ewig Überstunden, erleiden Herzinfarkt, Burnout, reiben sich auf, nur damit ihre Firma mehr überflüssige und schädliche Autos baut als die Konkurrenz. Und bei der Konkurrenz natürlich genau dasselbe. Genau dasselbe. Und es werden immer mehr. Kapitalismus heißt Bullshit-Arbeiten ohne Ende. Dieser Wahrheit muss man sich stellen, auch gerade als Gewerkschafter, und das ist nicht einfach, aber dieser Wahrheit muss man sich stellen. Und der zweiten Wahrheit muss man sich auch stellen. Der Zwang, die Arbeitskraft verkaufen zu müssen, ist ein beständiger Quell des Autoritarismus. eine Brutstätte des Autoritarismus. Und zwar gerade in Krisenzeiten. Und genau das erleben wir seit einigen Jahren. Kannst du unter verschiedensten Aspekten sehen. Es kommt immer aufs selbe raus. Also Arbeitsplätze nur für Deutsche. Jetzt bildlich und in Anführungszeichen gesprochen natürlich. Hier ist der Arbeitsplatz, den hätte ich gern. Hier steht, Anführungszeichen, der Türke, der hätte den Arbeitsplatz auch gern. Ja, wenn der Türke weg ist, steigen doch meine Chancen am Arbeitsplatz. Ganz einfach. Ganz einfach. Konkurrenz, weg damit, ich muss meine Arbeitskraft verkaufen. Flüchtende, Konkurrenz, sollen sie doch lieber, ich will nicht vorlesen, was hier steht, aber viele sagen das auch mittlerweile ganz laut, noch viel mehr denken es, welche schämen sich noch, wenigstens noch ein bisschen darüber, dass sie es denken, aber darauf läuft es hinaus, ist doch uns egal, was mit denen passiert im Mittelmeer, die sind eine Konkurrenz, sie sollen wegbleiben. Klima. Es wird verdrängt, es gibt keinen Klimawandel, das ist alles Propaganda. Die Ökos, die davon reden, die hasst man, weil die wollen uns unser Auto wegnehmen, unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Eine beständige Quelle des Autoritarismus. Krieg. Putin-Regime. Ist doch mir egal, was der Putin mit der Ukraine macht. Das ist mir völlig egal. Der soll sein Gas liefern, sein Öl liefern. Mir egal. Antisemitismus. Einige wenige sind schuld daran, dass wir ehrlich arbeitende betrogen werden. Ganz deutlich zu sehen bei diesen absurden Demonstrationen in der Corona-Zeit. Es gibt einige wenige Milliardäre ganz oben, die betrügen die ganze Welt und wir sind die ehrlich Arbeitenden. Patriarchat. Die Stellung des Arbeitsmannes als Ernährer und Chef der Familie ist bedroht. Frauen werden gehasst, Feminismus wird gehasst. Von den verschiedensten Gesichtspunkten her sieht man, dass dieser Zwang, die Arbeitskraft verkaufen zu müssen, eine einzige Brutstätte des Autoritarismus ist. Und genau das erleben wir jetzt. Diese autoritäre, faschistische Welle, die fällt nicht vom Himmel. Die ist Fleisch vom Fleisch der Wirtschaft, von der wir alle abhängen. Niemand bringt die Logik unserer Wirtschaft so treffend auf den Punkt als die AfD. Das ist genau die Logik unserer Wirtschaft, diese Ellenbogenlogik der Wirtschaft, von der wir alle abhängen. Meine Gewerkschaft Verdi hat die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen von 2024 untersucht und mal die Frage gestellt, wir haben eigentlich Gewerkschafterinnen gewählt. Und Gewerkschaftsmitgliedern kann man ja unterstellen, dass sie ein bisschen mehr noch, sagen wir mal, Klassenbewusstsein haben als die normalen Arbeiterinnen. Und Gewerkschaftsmitglieder haben noch mehr AfD gewählt als die Nicht-Gewerkschaftsmitglieder. Das kannst du mit dem Begriff der Klassengesellschaft nicht erklären. Wir machen ja, also wenn ich jetzt wir sage, meine ich eigentlich so ziemlich alle Linken und Gewerkschaften auch, wir machen doch seitdem es die AfD gibt, also seit über 10 Jahren, machen wir, finde ich, doch eine ziemlich gute Argumentation, wo wir nachweisen, dass die AfD überhaupt nicht im Interesse der Arbeiter ist. Du kannst nachweisen, ob die Rente, die Löhne, was auch alles, du kannst es nachweisen, Kollege, schau her, die sind doch völlig gegen deine Interessen, also mit kleinen Slides und mit kleinen Flyern und mit kleinen Beiträgen auf Betriebsversammlungen seit über 10 Jahren. Das überzeugt nur einen Teil der Leute. Einem wachsenden Teil der Menschen ist das völlig egal. Ist das völlig egal. Ja. Mit dem Begriff, ja, wir leben in einer Klassengesellschaft, kannst du dieses Phänomen nicht erklären. Weil dann kannst du nur sagen, die sind alle dumm, die checken ihre eigenen Interessen nicht und deswegen brauchen sie die richtige Führung. Mit dem Begriff der wahren Gesellschaft kannst du dir erklären, warum Arbeiterinnen AfD wählen. Weil sie konkurrieren müssen um den Verkauf ihrer wahren Arbeitskraft. Damit kann man das erklären. Mit dem Begriff der Klassengesellschaft kannst du es nicht erklären. Ja, und da gibt es einen guten alten Spruch, der leider, der gut sein könnte, der aber leider ein bisschen in Verruf geraten ist, was ich eigentlich schade finde, weil er meistens falsch und verkürzt verwendet wird. Nämlich hinter dem Faschismus steht das Kapital. Er könnte wirklich gut sein. Aber das Problem ist, dass fast alle, die diesen Spruch verwenden, gar nicht das Kapital meinen, sondern die Kapitalisten meinen. Die Kapitalisten, sondern sagen, das sind halt die Kapitalisten, die sponsern den Faschismus. Wenn man diesen Spruch aber verwenden würde mit einem vernünftigen Begriff vom Kapital, dann wäre er ziemlich sinnvoll. Nämlich Kapitalismus als gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil natürlich auch die Arbeit ist. Weil natürlich hat der Faschismus oder dieser neue Autoritarismus, wie man nennen will, ganz viel zu tun mit dem Kapital. Aber eben auch mit den Arbeitern, mit den Insassen. Und nicht einfach nur die Kapitalisten finanzieren halt die AfD. So einfach ist es nicht. Kapitalismus als gesellschaftliches Verhältnis. Und daraus erwächst Faschismus immer wieder in anderen Formen. Also fest steht auf jeden Fall, ohne Ausstieg aus der Falle Kapital und Arbeitsplatz wird es keine Welt ohne Krise, Faschismus und Krieg geben. Wird es nicht geben. Auf der Basis dieser Wirtschaft, auf der ein Trump, die AfD, Le Pen und so weiter erwachsen ist, auf Basis dieser Wirtschaft werden die nicht wieder verschwinden. Wenn wir raus wollen aus dieser riesigen Krise, dann müssen wir völlig anders wirtschaften. Wir müssen die Frage, wie wirtschaften wir, in den Mittelpunkt der Kritik stellen und sagen, wir müssen anders wirtschaften und auch Beispiele schaffen. Diese Vorstellung, Kapital, seine personelle Herrschaft, die, dafür gibt es einen Begriff, personifizierender, oberflächlicher oder auch regressiver, also nach hinten gehender Antikapitalismus. Was ist damit gemeint? Das hier ist ein Bild von einem Linken, der sagt, damit habe ich den Kapitalismus charakterisiert, auf den Punkt gebracht, der will, dass man seine Karikaturen verbreitet, also tue ich ihm den Gefallen. Man sieht hier einen dicken, fetten Geldsack, einen Kapitalisten, dessen ganzes einziges Ziel ist, Profit, Profit, Profit, Profit zu machen. Er will sozusagen zum König des Geldes werden. In diesem Bild sieht man auch einen dicken, fetten Geldsack, der seinerseits auf einem Geldsack sitzt. Und man sieht sofort hier die Nase, die Lippen, das ist also boshaft Karikatur, aber das ist ein Jude, das sieht man sofort. Das ist 1938 im Nazi-Hetzblatt Der Stürmer erschienen. Und darunter steht, der Gott des Juden ist das Geld und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Nun ist diese Karikatur nicht antisemitisch, man wird beim besten oder auch beim bösesten Willen hier keine, Anführungszeichen, typisch jüdischen Merkmale sehen. Ich warne davor, da einfach zu sagen, das ist antisemitisch. In dieser Diskussion wurden und werden aus meiner Sicht bis heute noch auch viele Fehler gemacht, die es erschweren, dieses eh komplexe Thema überhaupt vernünftig anzugehen. Das ist nicht antisemitisch, aber das Problem ist die Nähe zum Antisemitismus, die Anschlussfähigkeit. Es ist nicht weit. Wer so eine Vorstellung hat vom Kapitalismus, dass einige wenige Gierige die Herrscher des Geldes werden müssen, der ist anfällig und nicht weit weg vom Antisemitismus. Und das ist das Problem. Ich rede deswegen viel lieber von der schiefen Ebene. Also oben ist so dieser personalisierende, oberflächliche Pseudo-Antikapitalismus und unten ist der antisemitische Sumpf. Nicht jeder, der vom gierigen Manager redet, ist deswegen gleich ein Antisemit, aber er sollte sich dessen bewusst sein, dass er abrutschen kann, dass er in einer bestimmten Nähe ist. Und das ist auch der Sinn dieses Bildes der schiefen Ebene. Es geht ja nicht darum zu erklären, ihr seid alle Antisemiten und nur ich habe es kapiert. Das ist ja völliger Unsinn. Es geht ja darum, zu sensibilisieren für Antisemitismus und die Gefahren. Und wer erkannt hat, dass er auf einer schiefen Ebene sich befindet, der kann sich wieder rausarbeiten. Darum geht es mit diesem Bild der schiefen Ebene. Und darum machen ja welche auch so eine Kritik. Das ist ein Bild aus der Weimarer Zeit. die Drahtzieher, die Schuldigen, da sieht man also auch diesen fetten Geldsack, natürlich Jude, der an den Marionettenfäden das ganze Volk führt. Und genau dieses Bild, die Drahtzieher, die Schuldigen, ist uns bei den Corona-Demos begegnet. Da laufen sie schon rum in Sträflingskleidung. Die Merkel damals noch, der Söder, der Bill Gates und so. Das sind die Schuldigen, die sind an unserem Unglück schuld. Es ist überhaupt kein Zufall, dass vor dem Hintergrund von 2000-jährigem christlichen Antijudaismus, der Antisemitismus hat eine Vorgeschichte, der Paulus, der Begründer des Judentums, des Christentums, ihr Juden seid die Kinder des Teufels, also das Christentum prägt 2000 Jahre lang den Hass der Juden und darauf setzt sich der moderne Antisemitismus. Es ist überhaupt kein Zufall, dass sich vor diesem geschichtlichen Hintergrund dann bei diesen Demonstrationen ganz schnell die Juden auftauchen. Also entweder sie lügen oder ich bin ja der Jude, muss den Judenstern tragen, weil ich mich nicht impfen lasse und so weiter. Kaum etwas ist so wenig verstanden wie Antisemitismus, obwohl alle gegen Antisemitismus sind. Kennt ihr irgendjemanden, der nicht gegen Antisemitismus sei? Alle sind gegen Antisemitismus, ja, aber niemand hat es verstanden, sage ich mal provokativ. Alle sind dagegen, aber keiner hat es verstanden. Warum ist das so? Die Vorstellung, Antisemitismus sei halt eine Form von Rassismus, ist weit verbreitet und zwar in der Mitte der Gesellschaft und auch unter vielen Linken. Ich bin doch kein Rassist und dann habe ich doch auch nichts gegen Juden. Also der Spruch, selbstverständlich bin ich auch gegen Antisemitismus, denn ich bin gegen jede Form von Rassismus, den kann man auch von ganz vielen Linken hören. Und damit ist zu Protokoll gegeben, dass sie maximal 5% von dem verstanden haben, was Antisemitismus eigentlich ist. Antisemitismus ist was anderes als Rassismus. Und um das zu verstehen, schauen wir uns nochmal die Hassobjekte an. Die Hassobjekte jeweils des Rassismus und die Hassobjekte des Antisemitismus. Und jetzt immer natürlich in Anführungszeichen gesprochen, in der Denke und Rede der Rassistin und der Antisemitin. Also das Hassobjekt des Rassismus, das steht unter uns. Die sind nicht auf unserer Höhe. Das Hassobjekt des Antisemitismus steht über uns. Undurchschaubar mächtig über uns. Das Hassobjekt des Rassismus ist minderwertig. Die haben nicht unsere Kultur, die haben nicht unsere Intelligenz, die können gar nicht an uns ranreichen. Das Hassobjekt des Antisemitismus ist übermächtig. Die sind wahnsinnig intelligent und raffiniert und führen die ganze Welt an der Nase herum. Das Hassobjekt des Rassismus ist das Fremde. Das Hassobjekt des Antisemitismus ist das absolut Böse. Das Prinzip des Bösen in der Welt. Ihr Juden seid die Kinder des Teufels. Mit euch kommt das Böse in die Welt. Das Hassobjekt des Rassismus gehört nicht hierher. Das Hassobjekt des Antisemitismus gehört nirgendwo hin. Das Hassobjekt des Rassismus ist zu vertreiben. Das Hassobjekt des Antisemitismus ist zu vernichten. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Also Rassismus schlimm, furchtbar, muss man gar nicht drüber reden. Muss man sich dagegen wehren, dagegen kämpfen. Aber wer gegen Rassismus ist, hat deswegen noch lange nicht automatisch verstanden, was Antisemitismus ist. Das ist nochmal eine andere Nummer. Und Antisemitismus, was ist Antisemitismus? Antisemitismus ist das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung, nicht die Kritik am Kapitalismus, das Ressentiment. Das Ressentiment ist das Gegenteil von Kritik. Das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne, dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Das ist Antisemitismus. Antisemitismus ist ein Weltverschwörungsglaube und eine Welterlösungsfantasie. Wenn die, die an unserem Elend schuld sind, verschwinden, dann geht es uns gut. Und Antisemitismus in jeder seiner Erscheinungsform endet letztendlich beim Vernichtungswahn. Und deswegen nochmal zwei außerordentlich unsympathische Literaturempfehlungen. Das eine ist das politische Testament von Adolf Hitler, leicht zu finden als PDF, je nach Layout 15 bis 25 Seiten im Netz. Da sitzt er am 29. April in seinem Bunker und schreibt mit letzter Tinte die letzten Worte an sein Volk. Und die letzten Sätze des Führers an sein Volk sind diese: Ich habe keinen Zweifel darüber gelassen, dass, wenn die Völker Europas wieder nur als Aktienpakete dieser internationalen Geld- und Finanzverschwörer, regressiver, personalisierender Antikapitalismus, angesehen werden, dann auch jenes Volk mit zur Verantwortung gezogen werden wird, das der eigentlich Schuldige an diesem mörderischen Ringen ist, das Judentum. Das sind die letzten Worte des Führers, dann legt er den Griffel weg und gibt sich die Kugel. Die zweite unsympathische Literaturempfehlung, die Charta der Hamas. Die Juden kontrollieren mit ihrem Reichtum weltweit die Medien, lenken Revolutionen, bilden überall Geheimorganisationen, um Gesellschaftssysteme zu zerstören, stehen hinter beiden Weltkriegen, sind Drahtzieher jedes Krieges auf der Welt. Erst wenn alle Muslime die Juden bekämpfen und töten, wird das jüngste Gericht kommen. Dieses wird die Vernichtung aller Juden vollenden. Vernichten. Da gibt es einen Text, einen kleinen Text, der es aber in sich hat und der ist eine Art linkes Must-Read. Den will ich dringend empfehlen. Den sollte man wirklich kennen. Das ist von Moshe Postone, ein Theoretiker, der vor ein paar Jahren leider verstorben ist. Der Text ist schon in den 80er Jahren entstanden. Es gibt ihn frei im Netz, unter anderem auf der Seite Crisis.org, aber auch anderswo. Nationalsozialismus und Antisemitismus, ein theoretischer Versuch von Moshe Postone. Und er fragt sich, was passiert mit Menschen, was geschieht mit Menschen, die Kapitalismus und kapitalistische Krise so verarbeiten. 14, 15 Seiten, nicht einfach zu verstehen, sollte man zweimal lesen, vielleicht auch mit anderen zusammen, ist aber ein linkes Must-Read. Nationalsozialismus, Antisemitismus, ein theoretischer Versuch von Moshe Postone. Ja, was war denn nun der Nationalsozialismus? Man hatte ja in der Kommunistischen Internationalen die große Hoffnung, dass Deutschland das zweite Land wird nach Russland. Die KPD war ja die stärkste Partei außerhalb der Sowjetunion und sie hat ja auch mächtig auf den Putz gehauen, von wegen Sowjetdeutschland und Revolution der Arbeiterklasse, und dann 1933 bricht sie fast ohne Widerstand zusammen. Sie ruft noch zum Generalstreik auf. Dieser Generalstreik funktioniert nur in einem kleinen schwäbischen Ort, in Mössingen auf der Schwäbischen Alb. Dort erinnert man sich regelmäßig daran, das ist auch gut so, aber damit erinnert man natürlich, dass im ganzen großen Deutschen Reich dieser Generalstreik nicht geklappt hat. Es haben Kommunisten Widerstand gemacht gegen die Nazi-Herrschaft. Ehre ihrem Andenken, wirklich Ehre ihrem Andenken. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass sie das ohne nennenswerte Unterstützung der Bevölkerung gemacht haben. Wenn sie diese Unterstützung gehabt hätten, dann wäre die Geschichte anders verlaufen. Und nun steht die KPD und mit ihr die Kommunistische Internationale, die es damals ja noch gibt, vor der Frage, was ist denn da eigentlich passiert in Deutschland 1933? Wie müssen wir das einschätzen? Und dann tagt im Sommer 1935 in Moskau der 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale. Es wird dann übrigens auch der letzte sein. Und Georgi Dimitrov ist damals der Generalsekretär der Komintern. Der wird später dann übrigens auch der erste Parteichef, Regierungschef in Bulgarien. Und Georgi Dimitrov erstattet nun den Bericht des Exekutivkomitees der Komintern und definiert Faschismus. Der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Diese Definition war schon von Anfang an problematisch, aber sie ist heute wirklich abstrus und sie wird von manchen Linken auch heute noch verwandt und das steht natürlich im Gegensatz zu jeder geschichtlichen Erfahrung. Ich will nun gar nicht darüber reden, dass 1935 einfach Faschismus und nicht Nationalsozialismus ist okay. Man kennt nur die Mussolini-Diktatur und das Deutschland von 1935, noch lange nicht das Deutschland von 1944. Auch der wirklich problematische Begriff des Finanzkapitals, der übrigens nicht von Marx ist, sondern den Lenin beim Sozialdemokraten Hilferding abgeschrieben hat. Also Marx spricht vom fiktiven Kapital, das ist ziemlich was anderes. Aber das lasse ich auch mal weg. Ich will mich mal nur konzentrieren auf die offene terroristische Diktatur. Die offene terroristische Diktatur. Ja, für wen? Für wen war das die offene terroristische Diktatur? Für die paar Juden? Für die paar Sinti und Roma? Für die paar als solche erwischten Homosexuellen? Für die paar, die wirklich Widerstand gemacht haben? Ja, für die war es eine furchtbare, grausame, terroristische Diktatur. Aber wie viel Prozent der Bevölkerung waren denn das alle zusammengenommen? Waren das 3% oder 4%? Mehr waren das doch nicht. Für die große Mehrheit war das doch keine offene terroristische Diktatur. Ganz im Gegenteil, das war das, was sie gewollt und gewünscht und unterstützt haben. Und die Unterstützung für die Herrschaft der Nazis ist immer stärker geworden und sie fing erst in Teilen der Bevölkerung an, mit Stalingrad und den Bombennächten zu bröckeln, aber das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Wer waren denn die 12 Millionen Wehrmachtssoldaten, die den Vernichtungskrieg im Osten geführt haben? War das die deutsche Bourgeoisie? Das war natürlich die deutsche Arbeiterklasse. Und nach 1945 haben sie von nichts gewusst, von überhaupt nichts gewusst, aber sie haben sich bis in die 80er Jahre verraten mit einem Spruch, mit dem auch ich groß geworden bin. Wir haben den Krieg verloren. Also es gab auch welche, die haben gesagt, zum Glück haben wir den Krieg verloren, und zum Glück haben die Nazis den Krieg verloren. Das waren die wenigsten. Der Standardspruch war, wir haben den Krieg verloren. Und damit haben sie natürlich letztendlich zugegeben, dass sie sich damit identifiziert haben. Sie hatten sich damit identifiziert in ihrer übergroßen Mehrheit und sie haben diesen Krieg auch verloren. Und zum Glück haben sie diesen Krieg verloren. Zum Glück. Seit der Shoah sind zwei Dinge offensichtlich. Erstens, der Antisemitismus ist keine Klassenfrage und zweitens, die Arbeiterklasse ist kein revolutionäres Subjekt. Damit bricht aber sozusagen der Grundgedanke der leninistischen Linken zusammen. So, ich hätte noch was im Angebot zur Was-tun-Frage, weil wir sind ja alle jetzt in dieser schwierigen Situation und die Frage ist, was können wir tun, um aus dieser Krise irgendwie rauszukommen, in die richtige Richtung zu gehen. Deswegen zum Abschluss ein paar antifaschistische Essentials. Erstens, Humanität hochhalten. Immer und überall, und das ist das, was jede und jeder tun kann, auch wenn einem der Wind ins Gesicht bläst. Und der Wind bläst uns zunehmend ins Gesicht. Also man braucht keinen Uni-Abschluss, um zu kapieren, dass Ausländer raus und Tausende im Mittelmeer ertrinken lassen einfach menschenfeindlich ist. Dazu brauche ich keinen Uni-Abschluss. Da gibt es keinen Arbeiterbonus. Das geht nicht. Und überall, wo jemand menschenfeindlichen Müll erzählt, muss man dagegenhalten. Antifa heißt Haltung zeigen. Demos sind ganz wichtig, aber auch im Alltag. Am Arbeitsplatz, in der Uni, am Küchentisch, in der Straßenbahn, wenn jemand menschenfeindlich redet, dagegenhalten. Das wird immer wichtiger. Zweitens, das Ausmaß der Gefahr erkennen, das wirkliche Ausmaß der Gefahr erkennen, und ich glaube, viele haben das Ausmaß noch gar nicht verstanden. Also bezahlbare Wohnungen, höherer Mindestlohn, mehr Kindergartenplätze ist absolut notwendig, absolut richtig, dafür muss man immer kämpfen. Aber die Vorstellung, wenn man das nur genügend macht, dann erledigt sich das Problem mit der AfD und mit dem Autoritarismus und Faschismus, diese Vorstellung ist verkürzt. Leider. Es wäre schön, wenn es so wäre. Aber das geht alles auch mit nur für Deutsche. Ja, bezahlbare Wohnung, klar, aber nur für Deutsche. Und mit Flüchtlingen raus. Ja, wenn die Flüchtlinge weg sind, gibt es mehr Wohnungen. Das geht alles auch so. Also das ist richtig, das zu fordern. Aber es wäre Illusion zu glauben, dass es damit das Problem schon erledigt sei. Die Le Pen hat schon vor Jahren Wahlsiege errungen mit sozialen Forderungen, mit der Forderung Rente mit 60, 35 Stunden Woche und so weiter und so weiter. Das geht alles zusammen mit Flüchtlingen raus. Höcke steht für soziale Verantwortung und berechtigte Kapitalismuskritik. Wir haben doch nur Glück, dass in der AfD diese neoliberale Linie noch herrscht. Was würden wir denn machen, wenn die nationalsoziale Richtung sich durchsetzen würde? Was würden wir denn machen, wenn die AfD plötzlich vor den Betriebstoren steht und sagt, toll, wir unterstützen euren Streik? Und drittens, und das ist eigentlich das Wichtigste in Perspektive, nein zum Weiter-so. Und nein zum Weiter-so heißt nein, Weiter-so nicht, Weiter-so wirtschaften. Das eigentliche Kernproblem ist unsere Wirtschaft, die uns alle an die Wand fährt, und diese, unsere Wirtschaft, muss zum Zentrum der Kritik werden. Das zeigt den Anstieg der Treibhausgasemissionen seit 1960 bis 2015. Es geht immer aufwärts. Und die Punkte hier, das sind die großen internationalen Klimaschutzkonferenzen. 1979, 95, 2005, 2015. Immer riesige Konferenzen, große Programme, Papiere, Beschlüsse, Schlagzeilen, wir haben es jetzt und es wird alles gut, immer. Ja. Und das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis von einem halben Jahrhundert Nachhaltigkeitsdiskurs. Nun sind die Leute, die diese Konferenz machen, sind das alles Verbrecher und Lügner, sind die alle dumm? Ich glaube, das ist zu kurz gegriffen. Ich würde den meisten schon unterstellen, dass sie ehrliche Absichten haben, aber das Problem mit unserer Wirtschaft ist, dass die Logik unserer Wirtschaft sozusagen mit dem Hintern das einreißt, was man mit den Händen aufbauen will. Ja. Wachstum. In einer Wirtschaft, die immer nur wachsen, wachsen, wachsen muss, ist die Zerstörung des Planeten programmiert. Das Wichtigste ist Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das ist die Religion der Gott, dem wir alle dienen müssen. Nicht? Und das könnte jetzt, müsste gar nicht ein Plakat von der CDU mit dem März sein. Im Grunde kann das von fast allen das Plakat sein. Das Wichtigste ist Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und dem müssen wir uns alle unterordnen. Deswegen auch logisch, dass jetzt auch März, könnte auch jemand anders sein, also seit 2, 3 Jahren, geht ja dieses Trommelfeuer los, ihr müsst mehr arbeiten, ihr müsst mehr arbeiten. Kampeter fing an, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit, und seitdem heißt ständig auf allen Kanälen, ihr müsst mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten. Weil Wachstum. So, nun gibt es eine äußerst interessante und spannende Entwicklung, nämlich immer mehr Menschen haben keinen Bock mehr drauf, noch mehr zu arbeiten, sondern wollen weniger arbeiten. Das ist eine Erhebung, die ein arbeitgebernahes Institut jährlich macht, seit langem. Und die Menschen alle, totaler Durchschnitt, junge, alte, alle, kriegen diese eine Frage vorgelegt. Ich würde so schnell wie möglich mit meinem beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich finanziell nicht mehr nötig hätte. Und immer mehr Menschen stimmen dieser Aussage zu. Immer mehr Menschen. 2022 waren schon 56%. Ja, von wegen mehr arbeiten. Edge. Immer mehr Menschen wollen nicht mehr arbeiten. Und das ist eine der allerschönsten Entwicklungen der letzten 20 Jahre. Das ist wirklich so. Eine der allerschönsten Entwicklungen. Weil da tut sich ein Widerspruch auf. Ein Widerspruch auf zwischen den Anforderungen von oben und der Befindlichkeit und den Wünschen von immer mehr Menschen. Und es gibt die Chance, aus diesem Widerspruch was zu machen für eine gesellschaftliche Bewegung, die in die richtige Richtung geht, und wir sollten uns darauf konzentrieren. Wie wird das begründet, warum wir mehr arbeiten sollen? Zur Erhaltung des Wohlstands, also hier Linnemann von der CDU, kannst du andere genauso ziehen, wir sollen mehr arbeiten, insbesondere junge Leute sollen mehr arbeiten, um ihren Wohlstand zu erhalten. Gleichzeitig ist es ein offenes Geheimnis, wenn es so weitergeht, dann wird es künftigen Generationen schlechter gehen. Also, dass Marcel Fratscher ist nicht irgendwer, ist der Präsident des größten deutschen Wirtschaftsinstituts, des DIB, so quasi was halbamtliches, der sagt das auch. Ja, also es heißt, die Botschaft ist, ihr müsst mehr arbeiten, um euren Wohlstand zu erhalten, aber es wird euch sowieso schlechter gehen. Das ist die Botschaft, die unsere Wirtschaft für die Menschen hat, insbesondere für die jungen Menschen. Die eigentliche Botschaft ist mehr arbeiten für weniger Wohlstand. Darauf läuft das hinaus. Ein wahnsinnig tolles Angebot unserer Wirtschaft. Und das muss man skandalisieren und thematisieren und durchdeklinieren. Wohnen für immer mehr Menschen nicht finanzierbar. Auch für überdurchschnittlich verdienende jüngere Menschen, die vielleicht nicht das Glück haben, irgendwann von den Eltern mal eine Einkommenswohnung zu erben, wird das immer schwieriger mit dem Wohnen. So, und wer nun der Meinung ist, na, da sind halt die gierigen Vermieter dran schuld, der muss sofort erklären, warum die Vermieter vor 10 Jahren nicht so gierig waren. Also natürlich gibt es gierige Vermieter, aber das hat natürlich tiefer liegende systemische Ursachen. Da gibt es den Begriff des Betongelds, also der Immobiliensektor ist Betongeld. In der Krise strebt Kapital immer in Anlagesphären, in denen es möglichst krisensicher ist. Und der Immobiliensektor ist nun mal relativ krisensicher. Und deswegen fließt Kapital ohne Ende in den Immobiliensektor und deswegen steigen die Bodenpreise und deswegen gehen die Preise für Eigentumswohnungen in die Höhe und für Mieten und so weiter. Das ist die systemische Ursache dafür. Renten nicht finanzierbar. Seit Jahrzehnten die ewig gleiche Diskussion. Die Renten sind zu hoch, die Rentenbeiträge sind zu niedrig, das Renteneintrittsalter muss erhöht werden. Die ewig gleiche Diskussion, dieses System kommt mit dem demografischen Wandel nicht zurecht. Es gibt relativ immer mehr Alte und immer weniger Junge, aber immer weniger Junge können doch nicht immer mehr Alte finanzieren. Ja, fertig, aus. Dieses System hat keine Antwort darauf. Für die Chance, ein anständiges, gesichertes Leben im Alter zu führen, wird immer geringer für immer mehr Menschen. Soziales nicht finanzierbar, wo er hinguckt, überall. Es ist nicht mehr finanzierbar. Wenn das Wort Reform, also ich kann mich noch erinnern, in den 70er Jahren, da hatte Reform mal einen guten Klang. Also Reform hieße, es wird immer ein bisschen besser, ein bisschen mehr BAföG und was weiß ich. War uns nie genug damals, aber immerhin, was völlig anderes als seit längerem schon. Wenn man Reform, wenn irgendwo Reform heißt, dann weiß man sofort, ah, es soll wieder was verschlechtert werden. Ne? Also ist nicht finanzierbar, Gesundheit nicht finanzierbar. Ich habe 1971 angefangen im Krankenhaus zu arbeiten. Ich habe seit all diese Jahrzehnte, habe ich immer nur gehört, Krankenhäuser sind zu teuer, Krankenhäuser sind zu teuer, Krankenhäuser sind zu teuer, immer, die ganze Zeit. Nie habe ich gehört, Autobahnen seien zu teuer. Aber Krankenhäuser waren immer zu teuer. Ja. Ist nicht finanzierbar. Bildung, nicht finanzierbar, muss man nicht dazu sagen. Wird immer schwieriger, die Finanzierung. Klimaschutz, nicht finanzierbar. Könnte man vielleicht was machen, aber dann geht es ja mit dem Wachstum schief. Und vom Wachstum hängen wir alle ab. Verschuldung. Diese ganze Weltwirtschaft hängt an riesigen Schuldenblasen. 2008, 2009, als mit Lehman Brothers eines der renommiertesten Bankhäuser zusammenbrach, und innerhalb von Stunden, wirklich wörtlich innerhalb von Stunden, das ganze weltweite Finanzsystem angefangen hat zu wackeln. Da haben ja damals der Bush in der Endphase seiner Präsidentschaft noch, hat was für damals, 2008, Ungeheuerliches gemacht, nämlich 600 Milliarden Dollar aus der Tasche gezogen, natürlich am Computer generiert, aber konnte ja in gewissem Sinn machen, um die Banken zu stabilisieren. Und die Europäer, die Chinesen haben mit ähnlichen Beträgen nachgeholfen. Da ist es nochmal gelungen, dieses Bankensystem zu retten, aber um den Preis riesengroßer Finanzblasen, die natürlich ungedeckt sind und die immer größer werden, von denen die ganze Weltwirtschaft abhängt. Und ich sage nur Euro-Krise, Corona-Krise und. Es kommen immer mehr Schulden dazu. Die ganze Wirtschaft hängt von riesigen Finanzblasen ab. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, diese Blasen können platzen. die können platzen. Und das sagen nicht nur irgendwelche linken Ökonomen, sondern lest mal die Frankfurter Allgemeine und das Handelsblatt, die also nun wirklich nicht links sind, und lest mal dann die Wirtschaftsteile, ja, was da, also auch bürgerliche Wirtschaftswissenschaftler, was die für eine Angst haben, die sagen, ist, es wird immer wahrscheinlich, dass es gigantischen Knall gibt, und wo alles Vorhergesehene noch klein dagegen war, dass die Finanzblasen gigantisch platzen, und daran hängt unser Leben. Daran hängt unser Leben, die ganze Wirtschaft hängt daran. Keine Zukunft mit unserer Wirtschaft. Das muss im Zentrum der politischen Auseinandersetzung stehen, auch im Zentrum eines Antifaschismus auf der Höhe der Zeit. Wir kritisieren immer nur die Politik und die Parteien und die Regierung, das ist richtig, muss man machen. Aber die Wirtschaft selbst ist viel zu wenig im Blickpunkt. Unsere Wirtschaft muss in den Mittelpunkt der Kritik rücken, muss in den Mittelpunkt auch antifaschistischer Arbeit rücken. Wir müssen völlig anders wirtschaften, das muss klar sein. Wenn wir so weiter wirtschaften, fahren wir an die Wand. Und wir könnten doch mit der Digitalisierung, wenn wir vernünftig wirtschaften würden, viel mehr Güter mit viel weniger Arbeit produzieren. Wir könnten langlebig produzieren, überflüssige Arbeit beenden. Also nicht alle 2-3 Jahre noch ein neues Auto mit noch mehr PS und noch mehr Schnickschnack, sondern natürlich Autos bauen, die 30 Jahre halten. Ja? Aber damit funktioniert dieses Wirtschaftsmodell nicht mehr. Und das hieße nicht nur weniger Profit und weniger Gewinn, sondern auch weniger Lohn, das ist klar. Wenn VW Autos bauen würde, die 30 Jahre halten und die leicht zu reparieren sind und dann nochmal 20 Jahre halten und so, dann geht das nicht nur an die Profite, sondern auch an die Löhne. Das ist doch völlig klar. VW, Daimler, BASF und Co. müssen ihre Produktion dauerhaft massiv drosseln. Massiv drosseln. Kein Klimaschutz ohne radikale Arbeitszeitverkürzung. Und da ist natürlich voller Lohnausgleich völlige Illusion. Und das sage ich als linker Gewerkschafter, der für Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich kämpft. Das muss man auch machen in den immanenten Kämpfen. Aber die Transformation, die stattfinden muss, die wird nicht funktionieren auf der Basis des Lohnsystems. Das Lohnsystem selbst steht zur Diskussion, zur Disposition. Die wird nicht funktionieren. Wir müssen völlig anders wirtschaften. Und da ist natürlich sofort die Frage, die sich jede stellt, und zwar mit vollem Recht stellt, ja, wenn das mit dem Lohnausgleich nicht funktioniert, ja, wie soll man denn dann? Wovon sollen wir denn sonst leben? Und diese Frage ist die entscheidende Frage überhaupt. Wenn wir diese Frage beantworten können, theoretisch und auch praktisch mit Beispielen, dann haben wir Chancen, aus der Krise rauszukommen. Und wenn wir diese Frage nicht beantworten können, dann haben wir keine Chance, rauszukommen. Wovon sollen wir dann leben? Grob gesagt, allgemein gesagt, wir müssen den stofflichen Reichtum, um den es geht, nicht den Geldreichtum und den abstrakten Kapitalreichtum, den stofflichen Reichtum, um den es immer geht, im Leben, nämlich Wohnung, Nahrung, Kleidung, Bildung und so weiter, in den Mittelpunkt des Wirtschaftens stellen, und zwar selbstbestimmt, kooperativ und solidarisch kontrollieren, verwalten und bewirtschaften, also das Stichwort heißt auch Selbstorganisation. Und wir fangen da auch durchaus nicht bei Null an. Es gibt durchaus gar nicht so wenige Projekte, die alle noch viel zu klein sind, die noch lange nicht die Durchschlagskraft haben, aber die vielleicht näher beachtet werden sollen. Also sehr interessant ist, dass der Vergesellschaftungsgedanke, der lange ja mal völlig weg war, wieder seit einigen Jahren wieder aufersteht, und das ist gut so. Ja. Vergesellschaftung, am deutlichsten, am weitesten vorangeschritten mit dem Kampf Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin, da die Leute, die sich da engagieren, haben auch ein ziemlich gutes Konzept, machen eine ziemlich gute Sache, mal sehen, wie es weitergeht. Vergesellschaftung heißt nicht Verstaatlichung. Achtung, auch da lernen aus den Fehlern. Also die DDR ist mit Recht untergegangen, aber ich habe, soweit ich das sehe, gerade die Berliner, die haben viele Lehren da auch gezogen, die Berliner Kampagne. Dann, es gibt so viele Initiativen, Tauschen, Leihen, Schenken-Initiativen, solidarische Landwirtschaft, Mietshäuser-Syndikat und so weiter. Ich nenne es enorm, es wären noch viel mehr noch zu nennen. Die sind alle unzureichend. Sie werden aber auch unzureichend beachtet. Sie werden unzureichend beachtet von Linken, von Antifaschistinnen, von Gewerkschaften, von Menschen, die in sozialen Kämpfen engagiert sind. Man kommt oft noch gar nicht darauf, dass vielleicht doch damit was zu machen wäre, wenn man sich füreinander interessiert und mal überlegt, wie man sein Potenzial verstärken könnte. Habt ihr euch mal mit freier Hardware befasst? Open Source Ecology Germany, ich schlage vor, sich diese Seite mal anzugucken, was da alles entwickelt wird, also nicht nur Jute-Taschen, sondern wirklich Hightech-Produkte, wo Menschen, die Ahnung haben, Hightech anderen Menschen zur Verfügung stellen und da hochinteressante Dinge entwickelt werden, abseits der Warenlogik. Ich habe in der Corona-Zeit ein Wort lernen müssen, kannte ich nicht, muss ich zugeben, und zwar Hackathon. Da hieß auf einmal, die Merkel hat einen Hackathon einberufen und da muss ich erstmal googeln, was ist denn das, ein Hackathon? Da kamen 30.000 Menschen ungefähr virtuell sehr schnell zusammen und die Frage war, was können wir in dieser Krisensituation mit dem, was wir in den Köpfen haben, mit dem, was wir können und wissen, eigentlich entwickeln und machen? Und da kamen in kürzester Zeit total spannende Projekte raus. Zum Beispiel ein Beatmungsgerät im Eigenbau, das relativ einfach zu konstruieren war, relativ kostengünstig auch und das wohl ziemlich gut funktioniert. Das ist nur ein Beispiel. Ich habe das hier aus Deutschlandfunk Kultur und da wird nur eine Person, die beteiligt war an der Entwicklung dieses Geräts, gefragt. Und sie sagt wörtlich, sie ist begeistert. Wie viel Kraft und wie viele Ideen wirklich in der Bevölkerung stecken, das ist, glaube ich, das größte Gut, das wir haben. Genau so ist es. Wir haben einen unglaublichen stofflichen Reichtum in unseren Köpfen. Wir können unheimlich viel, nur die Vorstellung, dass das alles gar nicht zur Geltung kommen sollte, weil es alles unter der Herrschaft des Kapitals ist, die als Natur verstanden wird, die sollten wir ablegen. Gerade in so einer Krisensituation wird es oft deutlich, dass wir auch ganz anders können. Wir haben unglaublich viel stofflichen Reichtum in unseren Köpfen. Wir sind doch die Fachleute für den Umbau. Und übrigens, als Gewerkschafter, nur mal kurz die Bemerkung, die Gewerkschaften sind die Massenorganisation der Fachleute für den stofflichen Umbau. Nirgendwo sind so viele Fachleute organisiert, die wissen, wie man gut pflegt, wie man gut umweltverträglich arbeitet, wie man vernünftig verwaltet und so weiter. Die Gewerkschaften müssen sich in diesem Prozess der Transformation natürlich auch ändern. Und sie könnten eine ganz andere Rolle spielen in Zukunft, wenn es mit den Arbeitsplätzen bergab geht, und es wird mit vielen Arbeitsplätzen bergab gehen, das deutet sich jetzt schon an. Aber als Massenorganisation der Fachleute für den stofflichen Umbau, die sich verbündet und verbindet mit sozialen Initiativen, die zum Beispiel auf den Chaos Computer Club zugeht. Ich habe davon keine Ahnung, von diesen technischen Sachen. Aber ich weiß, dass es beim Chaos Computer Club nicht wenige Leute gibt, die auch den sozialen Aspekt im Blick haben. Und nur mal angenommen, es würde gelingen, zum Beispiel Deutsche Wohnen und Co. zu enteignen, dann würde er sofort die Frage stellen, wenn das vergesellschaftet ist, wie betreiben wir denn dann diese 200.000 Wohnungen? Und da bin ich total sicher, dass Leute vom Chaos Computer Club mit ihrer Erfahrung da ganz viel einbringen können. Also man muss sich viel mehr füreinander interessieren, die verschiedenen Bewegungen. Es viele Menschen bohren an verschiedenen Stellen, weil sie wissen, schon seit langem wissen, dass sich was grundlegend ändern muss. Nur, sie haben untereinander noch viel zu wenig den Blick füreinander. Ich möchte dafür werben, dass man den Blick öffnet und sagt, hey, warum gehen wir als Antifa-Initiative nicht mal auf den Chaos Computer Club zu, zum Beispiel. Warum denn nicht? Nicht alle werden mit uns reden wollen, aber es werden welche mit uns reden wollen. Und dann wird spannend. Was kann man gemeinsam machen? Wir brauchen radikale Arbeitszeitverkürzung. Und zwar schon deswegen, weil wir auch keine Zeit haben für diese ganzen Bullshit-Arbeiten. Wir haben keine Zeit. Wir brauchen dringend Zeit für Selbstorganisation. Das ist ja kein Selbstläufer, Selbstorganisation. Man muss zuspitzen auf die zentrale Frage. Was will ich eigentlich von meinem Leben? Will ich jahrzehntelang schuften und Stress und dafür dann eine Mini-Rente mit 80 und dann ab in die Kiste? Will ich das wirklich? Ist das meine Vorstellung vom Leben? Oder will ich mein Leben genießen, Zeit für mich und andere haben und Sinnvolles tun? Das ist die entscheidende Frage, auf die wir zuspitzen sollten. Ja, und wer soll das alles machen, wenn das mit der Arbeiterklasse nicht ganz so richtig funktioniert? Na, alle, die folgende drei Kriterien erfüllen. Alle, die wesentlich mehr Zeit zum Leben wollen, alle, die Sinnvolles statt Bullshit machen wollen und alle, die die Ellenbogenkonkurrenz beenden wollen. Und es werden immer mehr, die das wollen. Und es ist vielleicht ein bisschen arrogant, aber wahrscheinlich auch nicht ganz falsch, wenn man sagt, dass und die Rechten im Durchschnitt doch vielleicht unterdurchschnittlich intelligent sind. Das sollte einem aber nicht überheblich werden lassen, weil es gibt auch kluge Rechte. Es gibt auch kluge Rechte. Und deswegen soll zum Abschluss nochmal ein kluger Rechter hier zu Wort kommen. Und das ist Erik Lehnert, der ist Fraktionsgeschäftsführer der AfD in Brandenburg. Der sagt, zitiert nach Deutschlandfunk, ja, wir wollen ja die Ausländer raus, das ist klar, die sollen raus, aber da haben wir natürlich auch ein Problem. Weil er sieht, dass die, Anführungszeichen, Ausländer eine Rolle spielen in der Volkswirtschaft. Ja. Und dann sagt er natürlich, wenn die also draußen sind, das heißt ja für mich, ich muss den Leuten sagen, pass mal auf, Freunde, ihr werdet in Zukunft länger arbeiten müssen und weniger Urlaub haben. Das stimmt. Ja, dann muss er, wenn die Ausländer draußen sind, dann muss er den Deutschen in seinem Sinn, muss er sagen, hör mal, sie müssen mehr arbeiten. Er erkennt dieses Problem. Weil, so Lehnert, es braucht halt Zucht, Ordnung, Disziplin und so weiter. Das ist seine Antwort. Weil Hedonismus, also die Lebensauffassung, bei der Lust, Genuss und Freude als höchstes Gut und Ziel des Lebens gelten, das sei ja wohl eher eine linke Weltanschauung. Ja, genau so ist es. Lust, Genuss und Freude ist eher links. Ja. Wer will denn schon Zucht, Ordnung, Disziplin und so weiter außer ein paar ganz Knallhart? Ja, außer ein paar ganz Knallhart. Tja, radikale Arbeitszeitverkürzung gegen rechts. Wenn wir ein Thema suchen, das das Potenzial hat, wirklich zu einer Massenbewegung zu werden, mit der die Rechten nichts anfangen können, aus Prinzip nichts anfangen können, dann liegt es in der Arbeitszeitfrage. Dann liegt es in der Arbeitszeitfrage. Damit kommt Lehnert und seine Freunde nicht zurecht mit dieser Entwicklung. Immer mehr Menschen wollen nicht. Immer mehr Menschen sagen, Lust, Genuss und Freude und nicht Zucht, Ordnung, Disziplin und Arbeiten. Ja, Pech für euch, Pech für die Rechten, da haben sie schlechte Karten. Und deswegen sollten wir uns darauf konzentrieren. Radikale Arbeitszeitverkürzung gegen rechts. Klimaschutz, radikale Arbeitszeitverkürzung, Selbstorganisation, Vergesellschaftung und Wertewandel, der gehört natürlich auch dazu. Wir brauchen einen ganzen Blumenstrauß an Bewegungen und Kämpfen. Die Kämpfebewegungen müssen sich verzahnen. Und die Arbeitszeitfrage soll und kann zum Wendepunkt werden. Und jetzt danke ich euch, dass ihr mir so lange zugehört habt und jetzt dann Diskussion, so lange ihr wollt. Vielen Dank. Danke. Willst du das, glaube ich, ausmachen? Ne? Speichern. Speichern, ja, genau.